Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. Feiert man bei Ihnen Weihnachten? Und wenn ja, wie? Vielleicht gibt es in Ihrer Familie ja so etwas wie ein Weihnachtsdogma. Eine genaue Idee, wie man Weihnachten feiern muss. Oh wow! Ein Dogma. Aber ist das nicht ein bisschen extrem? Extrem? Nicht wirklich, wenn alle einer Meinung sind. Wenn, ja, wenn. Und genau da wird es schwer. Bestimmt. Denn jeder und jede antwortet etwas anders auf die Frage, wie feiert man bei Ihnen Weihnachten? Bei sozialen Organisationen feiert man das Fest hoffentlich mit guten Resultaten. Und oft ist das auch zu Weihnachten so. Menschen geben in dieser Zeit gerne Geld und Dinge, um zu helfen. Wie kann Hilfe wirklich etwas zum Positiven ändern? Tobias Krone hat Expertinnen und Experten gefragt. Backen Sie gerne zur Adventszeit? Oder fehlt Ihrer Küche noch etwas, um zur kompletten Weihnachtsbäckerei zu werden? Dann helfen Ihnen unsere Wörter zum Backen im Advent. Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio. Zum Start drei Texte über das Schenken, Essen und Experimentieren. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Text 1. Für wie viel Prozent der Menschen ist die Suche nach dem richtigen Geschenk stressig? Es macht einfach besonders viel Spaß, der Freundin oder dem Freund, der Mutter oder dem Sohn etwas zu schenken. Trotzdem ist für 21% der Menschen die Suche nach dem richtigen Geschenk stressig. Auch wenn die Wünsche eigentlich sehr klassisch sind. Eine Untersuchung der FOM Hochschule für Ökonomie und Management zeigt die populärsten Geschenke im Jahr 2023. Bücher, Kleidung, Kosmetik, Spiele, Reisen und Aktivitäten. Im Jahr 2022 sind Geld und Gutscheine am populärsten gewesen. Und welche Geschenke mögen die Deutschen nicht so gerne? Smart-Home-Geräte sind die größten Geschenke-Flops. Smartphones, Spenden und Sportsachen sind auch keine Favoriten. Und DIY-Fans müssen stark sein. Selbstgemachtes ist Nummer 5 der nicht willkommenen Geschenke. Für wie viel Prozent der Menschen ist die Suche nach dem richtigen Geschenk stressig? Für 21% der Menschen ist die Suche nach dem richtigen Geschenk stressig. Text 2. Wo kostet der Kartoffelsalat am meisten? Kartoffelsalat an Weihnachten, bei vielen ist das eine Tradition. Sie ist so groß, dass das Institut der Deutschen Wirtschaft jedes Jahr einen Kartoffelsalat-Index ausrechnet. Wo ist Kartoffelsalat wie teuer? In Rheinland-Pfalz kostet er mit 7,80 Euro am meisten. In Sachsen gibt es den besten Deal, 6,62 Euro. Wo kostet der Kartoffelsalat am meisten? In Rheinland-Pfalz kostet der Kartoffelsalat mit 7,80 Euro am meisten. Text 3. Wie viele Daten haben die Urologinnen und Urologen für ihre Untersuchung benutzt? Manchmal ist das größte Geschenk an Weihnachten keine Sache, sondern eine Erfahrung. So lernen manche noch in der Nacht von Jesus Geburt etwas Neues. Sexspiele sind gefährlich. An Weihnachten passieren nämlich besonders viele Sexunfälle. Urologinnen und Urologen an der Ludwig-Maximilians-Universität München haben die Krankenhausdaten von 3.421 Männern untersucht. Das Resultat haben sie im British Journal of Urology International publiziert. Am häufigsten gibt es Penisbrüche an Weihnachten. Auch an Wochenenden und in den Sommerferien sind die Zahlen höher. An anderen Feiertagen gibt es aber nicht mehr davon. Ein Penisbruch ist ein Notfall. Ein Notfall, der sehr weh tut. Die Membran des Schwellkörpers geht kaputt. Es gibt Schwellungen und Blutergüsse. Oft müssen die Patienten operiert werden. Sonst kann es zum Beispiel zu einer erektilen Dysfunktion kommen. Oft ist ein Penisbruch die Konsequenz von intensivem Sex. Und den gibt es in jedem Alter. Im Durchschnitt sind die Männer 42 Jahre alt. Bei etwas mehr Vorsicht kommen sie also zum Orgasmus und nicht ins Krankenhaus. Wie viele Daten haben die Urologinnen und Urologen für ihre Untersuchung benutzt? Die Urologinnen und Urologen der LMU München haben die Krankenhausdaten von 3.421 Männern untersucht. Die einen sagen so, die anderen so. Mit dieser idiomatischen Formel meint man, hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Oft ist darin auch diese Nuance zu hören: Ich habe keine Hoffnung mehr, dass wir uns noch verstehen können. Manchmal aber auch: Warum streiten wir noch? Wir haben verschiedene Meinungen und daran kann man nichts ändern. Zu Weihnachten, dem Fest der Liebe, wünscht man sich natürlich auch so viel Liebe zum Kompromiss. Ob das immer möglich ist? Oder ist uns Weihnachten zu wichtig, um es mal ganz neu und anders zu feiern? Was ist Ihr Rezept für Weihnachten? Und damit ist hier einmal nicht das Essen gemeint, sondern die spezielle Atmosphäre, die Weihnachtsstimmung. Hören Sie ein paar Wörter dazu und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Vorfeiern. Feiern Sie zum richtigen Datum oder vor? Dann feiern Sie früher. Das Gegenteil ist nachfeiern. Der Glühwein. Dieser warme Wein schmeckt etwas süß. Oft sind darin Teile von Früchten und Anis. Besinnlich. Ein besinnliches Fest ist für manche religiös. Anderen erlaubt es, sich in Ruhe an früher zu erinnern. Gemütlich. Dieses Adjektiv bedeutet im Kontext einer schönen Atmosphäre angenehm und ruhig. Der Keks. Für viele ist das Keksebacken synonym für die Adventszeit. Kekse sind kleine, dünne und oft auch dekorierte Kuchen in spezieller Form. Alles in einen Topf werfen. Bei diesem Sprachbild wird alles kombiniert, ohne auf Unterschiede Acht zu geben. Sich anfühlen nach. Wann fühlt sich das Fest nach Weihnachten an? Wann ist für Sie die Weihnachtsstimmung da? Ozan, Marco und Jill sind gute Freunde, die zusammenwohnen. Vor Weihnachten ist es da die Tradition, dass alle schon mal Pläne für das Fest machen, aber nur mit ihren eigenen Familien. Okay, Leute, wer ist schon in Weihnachtsstimmung? Ich habe da nämlich etwas für euch. Boah, warum so laut so früh am Morgen? Hä? Es ist 11 Uhr. Sag ich ja, früh am Morgen. Was ist denn jetzt in diesem Paket, Ozan? Tada! Ozan, ist das ein Weihnachtsbaum? Aus Papier? Na sicher. Der funktioniert wie Origami, nur größer. Und ist auch noch gut für die Natur und braucht wenig Platz. Und den brauchen wir ganz dringend? Auf jeden Fall. Ich dachte, wir könnten dieses Jahr mal zusammen Weihnachten feiern. Aber klar, an den Weihnachtstagen sind wir immer alle bei unseren Familien. Deshalb könnten wir ja einfach vorfeiern. Vorfeiern? Ja, Geburtstage werden doch auch oft nachgefeiert. Warum soll man dann Weihnachten nicht auch vorfeiern dürfen? Okay, ich bin dabei. Aber dann machen wir auch das volle Programm. Aber sicher. Also, wir gehen an Weihnachten immer zusammen in die Kirche. Nee, Kirche ist zu langweilig. Sorry. Wir machen an Weihnachten einfach immer eine große Party mit allen Verwandten. Glühwein und Karaoke inklusive. Party kannst du ja an jedem anderen Tag machen. Weihnachten ist ein besinnliches Fest. Da möchte ich gemütlich vorm Baum sitzen oder in der Küche mit euch Kekse backen. Also ich mag sowohl Kekse als auch Karaoke. Und dann vielleicht ein paar klassische Weihnachtslieder, wie wir sie zu Hause immer singen. Nee, warte mal. Wir können ja jetzt nicht einfach alle Traditionen in einen Topf werfen. Stimmt. Es muss sich schon noch nach Weihnachten anfühlen. Oh, ich merke schon, das wird schwer. Was stimmt? Testen Sie Ihr Hörverstehen und wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch? Reagieren Sie nach dem Signal. Ozan macht an Weihnachten immer mit der Familie Origami und hängt das an den Baum. Falsch. Er hat einen Weihnachtsbaum aus Papier gekauft und meint, der funktioniert wie Origami, nur größer. Marco feiert an Weihnachten immer mit ein paar Freunden eine große Party und macht dabei auch Karaoke. Falsch. Marco feiert an Weihnachten immer mit Verwandten. Karaoke darf dabei aber nicht fehlen. Bei Jill zu Hause singen sie zum Fest immer Weihnachtslieder. Richtig. Sie mag die klassischen Weihnachtslieder. Was ist für Sie am wichtigsten, wenn Sie an Weihnachten denken? Oder anders gefragt, was ist für Sie das Herzstück von Weihnachten? Diese Wörter können Ihnen Ideen geben. Wiederholen Sie nach dem Signal. Das Plätzchen. Das ist ein anderes Wort für Keks. Die Lichterkette. Diese Lampendekoration hat viele kleine und oft auch bunte Lichter, zum Beispiel LEDs. Der Papptannenbaum. Normalerweise haben Tannenbäume grüne Nadeln, also kleine, dünne, grüne Teile. Ein Papptannenbaum aus dickem Papier hat das nicht. Qualmen. Hoje, da hat jemand nicht aufgepasst. Wenn es aus dem Ofen qualmt, werden die Dinge darin schon schwarz. Vorsicht, gleich brennt es. Es lassen. Ach, lassen wir es. So sagt man in der Alltagssprache, wir machen es nicht. Der Glitzer. Glitzer oder Glitter ist Material zum Werfen und Dekorieren. Die extrem kleinen Teile reflektieren Licht. Der Tannenzweig. Dieses dünne, lange Stück vom Tannenbaum ist als Dekoration im Raum gut. Echt. Damit meint man wahr und authentisch. Zusammengehören. Das gehört zusammen. So sagen Sie, es ist richtig so, dass diese beiden Dinge zusammen da sind. Weihnachten steht vor der Tür. Ozan, Marco und Jill machen zu Hause alles fertig für das Fest. Marco, mach mal die Musik etwas leiser, bitte. Ich habe uns einen Wecker für unsere Plätzchen gestellt und den muss ich hören. Was? Ich kann dich nicht hören. Leute, hat jemand von euch die Lichterkette gesehen? Ich finde die einfach nicht. Die hängt doch schon lange am Papptannenbaum. Sieht super aus. Aber wo ist der Baum? Habe ich zur Seite gestellt. Für das Karaoke später müssen die großen Lautsprecher genau an der richtigen Stelle stehen. Was? Aber der Baum ist doch das Herzstück von Weihnachten. Osan, der Ofen qualmt. Oh nein, die Plätzchen. Schnell, Fenster auf. Ach Mann, die sind komplett schwarz. Wir müssen neue machen. Nein, komm, das dauert viel zu lange. Dann feiern wir jetzt einfach ohne Plätzchen. Ich habe doch gesagt, wie wichtig mir die Plätzchen sind. Dann können wir es auch gleich lassen. Aber warum ist da überall Glitzer auf dem Sofa? Und was sollen die Tannenzweige da drüben? Ein bisschen echte Tannenzweige brauche ich irgendwie für Weihnachten. Alles nur aus Pappe ist irgendwie zu fake. Mensch, das ist echt nur noch Chaos hier. Ach komm, Chaos und Weihnachten gehören ehrlich gesagt für mich einfach zusammen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir sollten noch einmal ganz in Ruhe überlegen, was wir hier eigentlich wollen. Ja, stimmt. So ist es ja auch nur eine Revue-Show mit allem und nichts, irgendwie. Okay, ganz in Ruhe. Wir machen uns einen neuen Plan. Weihnachten kann doch nicht so kompliziert sein, oder? Was stimmt? Testen Sie Ihr Hörverständnis und wählen Sie die richtige Option. Sie hören Fragen. Reagieren Sie nach dem Signal. Wem ist der Weihnachtsbaum am wichtigsten? Osan, Marco oder Jill? Osan ist der Weihnachtsbaum am wichtigsten. Er sagt, der Baum ist das Herzstück von Weihnachten. Warum qualmt es? Wegen einer kaputten Lichterkette? Wegen dem Weihnachtsbaum aus Pappe oder den Plätzchen im Ofen? Die Plätzchen waren zu lange im Ofen. Niemand hat den Wecker gehört und jetzt sind sie schwarz. Für wen ist die große Unordnung typisch für Weihnachten? Osan, Marco oder Jill? Für Marco gehören Chaos und Weihnachten irgendwie zusammen. Haben Sie feste Vorstellungen davon, wie etwas sein soll? Dann haben Sie eine klare Idee dazu und Sie sind sicher, so muss es sein und nicht anders. Wie sprechen wir über feste Vorstellungen? Diese Wörter helfen dabei. Aus der Not eine Tugend machen. Das war knapp, denn fast hätte nichts geklappt. Wer aber aus einer Notsituation doch noch etwas Gutes macht, hat aus der Not eine Tugend gemacht. Verbrennen. Was hier so stinkt, das ist das verbrannte Essen aus dem Ofen. Wenn etwas einmal verbrennt, kann man es nicht mehr essen. Irritiert. Stört Sie etwas? Oder noch schlimmer, irritiert es Sie? Dann macht Sie diese Sache wirklich nervös. An Traditionen festhalten. Traditionen sind schön und viele orientieren sich genau deshalb auch gerne noch weiter daran. In anderen Worten, sie halten daran fest. Was aber, wenn das zu einer Obsession wird? Durchboxen. Wer energisch für seine Idee kämpft, versucht sie durchzuboxen. Oft ignoriert man dabei, dass so der Konflikt nur noch größer wird. Anstoßen auf. Prost! Wir stoßen an auf das, was uns eine Freude macht. Nach dem Prost können Sie deshalb auch auf uns oder auf das Geburtstagskind rufen. In der Küche hat es gequalmt und überall ist Chaos. Wie machen sich die drei in der Scheinwerferstraße trotzdem noch ein schönes Fest? Okay, wenn ich ehrlich bin, das hier ist wirklich schön. Ey, ich wusste überhaupt nicht, wie gemütlich unser kleiner Balkon sein kann. Tja, seht ihr? Manchmal muss man einfach kreativ werden. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Hier riecht es nicht nach verbrannten Plätzchen und niemand ist irritiert von zu viel Glitzer. Und die Idee mit den Lichterketten draußen war echt gut, Osan. Die Musik ist auch okay, ruhig und besinnlich. Muss ja auch nicht immer Karaoke sein. Na ja, so langsam kann ich »Oh, du Fröhliche« auch nicht mehr hören. Hey, das ist ein Klassiker. Ach komm, Ozan, nimm hier besser noch mal einen Glühwein, dann geht's. Na gut, was soll's. Schenk ein, mein Lieber. Leute, schaut mal, es fängt an zu schneien. Wow, das ist ja wie im Film. Weiße Weihnachten gibt es doch eigentlich nie. Du meinst weiße Vorweihnachten? Ach, unwichtige Details. Wisst ihr was, Leute? Ich bin stolz auf uns. Wir hatten alle unsere festen Vorstellungen davon, wie Weihnachten aussehen muss. Aber anstatt für immer an unseren eigenen Traditionen festzuhalten, haben wir jetzt etwas für uns alle daraus gemacht. Unsere eigene Scheinwerfer-WG-Weihnachtstradition. Gefällt mir. Ja, vielleicht geht es eben darum beim Weihnachten feiern. Einander zuzuhören und nicht einfach nur seine eigenen Vorstellungen durchboxen zu wollen, sondern sich zusammen einen schönen Abend zu machen. Darauf stoßen wir an. Auf unsere neue Weihnachtstradition. Und auf unsere Freundschaft. Frohe Weihnachten, ihr beiden. Frohe Weihnachten. Was wurde gesagt? Sie hören Fragen zum Dialog. Reagieren Sie frei. Nach dem Signal hören Sie eine Modellantwort. Wo feiern die drei schließlich das Fest? Und warum ist der Ort genau das Richtige nach ihrem Streit? Sie feiern auf dem Balkon ihrer Wohnung. Dort riecht es nicht nach verbrannten Plätzchen und niemand ist irritiert von zu viel Glitzer. Außerdem konnten sie den Balkon mit Lichterketten dekorieren. Was hat Ozan an dem Abend über die Bedeutung von Weihnachten gelernt? Das improvisierte Weihnachtsfest hat ihm gezeigt, Weihnachten feiern, das bedeutet, einander zuzuhören und nicht einfach nur die eigenen Vorstellungen durchzuboxen. Es geht darum, sich zusammen einen schönen Abend zu machen. Guten Abend und herzlich willkommen zur Weihnachtsedition unserer Quizshow. Heute freuen wir uns, Herrn Klaus begrüßen zu dürfen. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Es freut mich, dass ich zu dieser speziellen Ausgabe dabei sein darf. Uns ist es eine Ehre. Herr Klaus, sind Sie bereit für die erste Frage? Oh ja, das bin ich. Dann starten wir gleich. Hier ist die erste Frage. Wer Dinge mischt, ohne auf Unterschiede zu achten, tut was genau? A. Macht die Person aus der Not eine Tugend? B. Hält sie an Traditionen fest? Oder ist es C. Wirft sie alles in einen Topf? Also Dinge zu mischen ist ja oft ganz schön unkonventionell. Da hält man eigentlich nicht an Traditionen fest. So bleiben nur noch A und C. Und was meinen Sie zu A? Man macht aus der Not eine Tugend? Ja, das kann manchmal helfen. Und Dinge wild zu mischen, kann da eine Lösung sein. Aha. Aber ich sage, es ist C. Denn das ist ja ein Sprachbild. Man wirft alles in einen Topf. Das sagt man, wenn jemand keine Unterscheidungen macht und alles gleich behandelt. Ganz genau. Sie lassen sich nicht auf den falschen Weg bringen. Das sehe ich schon. Dann geht es jetzt direkt weiter zur nächsten Frage. Gerne. Ergänzen Sie. Zuerst hat es Sie nur gewundert. Inzwischen ist sie schon ganz A. irritiert, B. verbrannt oder C. besinnlich. Das sind ja lustige Optionen. Aha. Was wundert Sie denn? Also B. verbrannt. Das ist Unsinn. Hier hat nichts gebrannt und auch wenn man manchmal sagt, da qualmt es im Kopf, ist das eigentlich nicht die Konsequenz von einer bösen Überraschung. Ach so. Also bleiben wieder Ihre Lieblingsoptionen A und C? Naja, besinnlich sagt man ja eigentlich mehr zu einer Atmosphäre. Ich finde nicht, dass C wirklich passt. Ich wähle A, irritiert. Wenn etwas einen erst wundert, und das so dann immer weitergeht, wird man irgendwann irritiert. Und diese Erklärung irritiert mich absolut nicht. Denn sie ist richtig. Jetzt fehlt Ihnen nur noch eine richtige Antwort. Und Sie gewinnen unsere große Weihnachtsausgabe. Wollen Sie? Oh ja, bitte. Kommen wir zur letzten Frage. An manchen Tagen wollen wir keine Kompromisse. Dann versuchen wir, unsere festen Vorstellungen a. vorzufeiern, b. anzustoßen oder c. durchzuboxen. Also das Vorfeiern gefällt mir. So ist man viel flexibler und muss nicht immer an diesem einen Datum feiern. Aber sollte man bei Terminproblemen nicht lieber Kompromisse machen und versuchen, am richtigen Datum zu feiern? Das vielleicht. Aber eine Lösung ohne Kompromisse, das hat nichts mit dem Vorfeiern zu tun. A, das ist es schon mal nicht. Ach ja, also bleiben B, anstoßen und C, durchboxen. Was versucht jemand, der keine Kompromisse will? Ich sage, es ist C. Denn wer seine Vorstellungen durchboxt, liefert dafür immer weiter Argumente, bis die anderen Ja sagen. Auch wenn sie selbst vielleicht ganz andere Vorstellungen haben. Da gibt es keine Kompromisse. Absolut. Und ich kann ganz ohne Kompromiss sagen, Sie haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Klaus. Vielen Dank. Es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und Ihnen wünsche ich ganz herzlich fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Geld oder andere Dinge an Organisationen geben, um zu helfen. Das tun in diesen Wochen besonders viele Menschen. Aber wie hilft man am besten? Tobias Krone hat das untersucht. Lisa Brandt heißt eigentlich anders. Sie will anonym bleiben. Die 62-Jährige wohnt in einer deutschen Großstadt und verdiente gutes Geld als Sekretärin bei einem großen Autohersteller. Alle Jahre wieder kommt der Wunsch zu spenden. Also es war mal so eine Idee bei uns in der Familie, dass wir uns nichts mehr schenken, sondern stattdessen spenden. Und dadurch hatte ich immer schon so die Aufmerksamkeit auf Möglichkeiten, wohin man Geld geben kann. Brandt spendete für eine Hausaufgabenbetreuung für Mädchen und Wikipedia. Auch mit Sachspenden hat sie es schon probiert. Tatsächlich habe ich im letzten Jahr bei so einer Geschenkpäckchen-Aktion für Obdachlose teilgenommen. Aber ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Also es ist mir lieber, Geld zu spenden, weil ich habe das zwar mit Bedacht ausgesucht, was ich dann da reingesteckt habe in dieses Päckchen. Aber es kriegt irgendeine Person, die ich nicht kenne und die ist vielleicht total enttäuscht. Im Dezember wird besonders viel gespendet. Und wofür? Das hat Michaela Neumeier herausgefunden. Die Volkswirtin von der Wirtschaftsuniversität Wien arbeitet zum Thema Spenden in Europa. Klassisch wird viel gespendet für Kinder, für Tiere. Also quasi auch das Unschuldige. Kinder können nichts dafür, für die gibt man, für Tiere gibt man. Egal ob Umwelt oder Frieden. Organisationen gibt es genug. Aber welche ist vertrauenswürdig? Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen in Berlin, kurz DZI, überprüft seit mehr als 120 Jahren Spendenorganisationen auf ihre Vertrauenswürdigkeit. Für das DZI-Spendensiegel müssen Spendenorganisationen einige Kriterien erfüllen. Sie müssen transparent machen, wie sie die Gelder verwenden. Sie sollen gerechte Löhne zahlen und auch extrem manipulierende Werbung ist tabu. Viele wollen, dass ihr Geld direkt ankommt, ohne Bürokratie. Andererseits ist diese aber nötig. Organisationen brauchen Bürokratie nicht nur, um das Spendensiegel zu bekommen, sondern auch, um den Überblick zu behalten, um Transparenz zu organisieren und auch transparente Jahresberichte zum Beispiel zu produzieren. Das sagt Burkhard Wilke, wissenschaftlicher Leiter am DZI. So viel wie nötig, so wenig wie möglich, kann man zusammenfassen. Auch Wiebke Johanning sieht das so. Sie arbeitet für eine Stiftung in der Nähe von Bremen, die Bewegungsstiftung. Wirkungsvoll heißt auch, dass es sinnvoller ist, aus meiner Sicht 100 Euro an eine Organisation zu geben, anstatt jeweils 20 Euro an 5 Organisationen, weil es effektiver ist, nicht mit der Gießkanne das Geld zu verteilen. Die Bewegungsstiftung sammelt Geld und das meistens von Menschen, die mehr haben. Damit unterstützt sie vor allem Protestinitiativen, so wie die Kampagne Deutsche Wohnen enteignen oder auch eine Initiative gegen ein Industriegebiet in Nordhessen. Was ich persönlich von unseren Förderprojekten auch häufiger höre, ist, dass ganz wichtig Dauerspenden sind, gerade für kleinere Organisationen, weil sie damit eine Planungssicherheit haben und eben ein Thema auch längerfristig verfolgen können. Und was nennt man als Zweck einer Überweisung? Hier ist der Rat, besser nichts oder einfach nur Spende zu schreiben. Weil Organisationen manchmal auch schnell reagieren müssen und dann eben besser aufgestellt sind, wenn sie Gelder auch in andere Richtungen lenken können, weil es da gerade akut wichtiger ist. In einem Land wie Deutschland ist auch diese Frage erlaubt. Warum ist hier Not? Sollte sich nicht eigentlich der Staat darum kümmern? Und was, wenn Spenden daran nichts ändern, sondern ganz im Gegenteil, einer Regierung dabei helfen, strukturelle Probleme zu ignorieren? Also das ist das Problem, dass man aufpassen muss, mit Spenden nicht Löcher zu stopfen, die der Staat hinterlässt, sondern dass Spenden wirkungsvoll und strategisch gemacht werden sollten, sodass sich politisch wirklich was ändert. Jedes Jahr hoffen die Deutschen, dass es an Weihnachten schneien wird, was fast nie passiert. Mit dieser letzten Kolumne verabschiedet sich unsere Autorin Alia Begischewa mit einer Lösung. Das Schönste an Weihnachten sind die Rituale, die Lichter in der Stadt, die Plätzchen im Büro, das Einpacken der Geschenke, das Dekorieren des Baums. Jedes Jahr sind es die gleichen Dinge, auf die wir uns freuen und die nicht langweilig werden. Auch das Warten und Spekulieren auf weiße Weihnachten ist ein typisch deutsches Ritual, das in dieser Zeit aktuell wird. Jedes Jahr fragen sich die Deutschen, ob es an Weihnachten schneien wird, obwohl es schon im letzten Jahr keine weißen Weihnachten gab und im Jahr davor auch nicht. Und jedes Jahr werden sie enttäuscht. Ich übrigens auch. Ich bin aber wenigstens als Kind auf meine Kosten gekommen. Dieses unschöne Phänomen des in meinen Augen sonst perfekten Festes wird vom Deutschen Wetterdienst bestätigt. Er teilt mit, wann zuletzt ganz Deutschland an Weihnachten unter einer Schneedecke lag, nämlich im Jahr 2010. Seit 2060 ist das nur viermal passiert. Letztes Jahr haben es die Meteorologinnen und Meteorologen bis zum Schluss spannend gemacht. Bis wenige Tage vorm Fest gab es komplett verschiedene Prognosen, von weißen Weihnachten bis Tauwetter. Am Ende wurden alle Hoffnungen auf Schnee enttäuscht. Nach der Erfahrung der letzten Jahre sollte mich das nicht überraschen. Seit ich in Frankfurt lebe, fiel dort an Weihnachten keine einzige Flocke vom Himmel, höchstens als Lied. Leise rieselt der Schnee und Schneeflöckchen, Weißröckchen singen die Deutschen zu grauem Himmel, grünem Gras und Regen bei 12 Grad Celsius. Die Chancen, dass wir am Fest Schneemänner bauen und dass der Osterhase an Ostern kommt, sind inzwischen gleich hoch. Es ist nicht so, dass es in diesem Land keinen Schnee gibt. Es schneit manchmal sogar vor Weihnachten und sehr wahrscheinlich danach. Zum Beispiel fast schon verlässlich im Januar. Deshalb würde es doch eigentlich Sinn machen, Weihnachten im Januar zu feiern. Warum dürfen Ostern und Pfingsten jedes Jahr an einem anderen Tag stattfinden, Weihnachten aber an den immer gleichen schneelosen Tagen im Dezember? Schulferientage sind auch variabel, ganz zu schweigen von dieser sinnlosen Umstellung der Winter- auf die Sommerzeit. Es wird Zeit, dass wir die Tradition ändern und Weihnachten zu einem beweglichen Feiertag machen. Wohin es bewegt wird, bestimmt dann auch nicht die Kirche. Das tut der Deutsche Wetterdienst auf der Basis von genauen wissenschaftlichen Untersuchungen. Das wäre viel moderner und würde der alten Tradition des Wartens auf Schnee an Weihnachten neues Leben geben. Let it snow, let it snow, let it snow. Im Dezember 2022 ist Jegor Nikolajenko aus der Ukraine nach Haßfurt in Bayern gekommen. Hören Sie, was er über sein erstes Jahr dort erzählt. Nach Deutschland bin ich in der Weihnachtszeit gekommen. Diese Wochen sind sehr speziell. Menschen wie ich aus einem anderen Land müssen das zuerst einmal verstehen. Meine Frau und ich sind aus der Ukraine geflohen. Leider nicht gleichzeitig. Ich konnte erst im Dezember 2022 in die bayerische Stadt Haßfurt kommen. Für den Deutschkurs habe ich auf die Erlaubnis aus dem Jobcenter gewartet. In der Zeit habe ich schon mit Büchern gelernt. Dann konnte ich direkt mit dem A2-Niveau im Sprachkurs starten. Dieses Jahr habe ich meine B2-Prüfung bestanden. Wahnsinn! In der Ukraine war ich 10 Jahre lang Marketingmanager. Danach habe ich ein Psychologiestudium angefangen. Ich habe in der Zeit auch schon als Psychotherapeut gearbeitet. Weihnachten haben wir in meiner Heimat nicht so intensiv gefeiert. Wir feiern mehr das neue Jahr. In Deutschland ist es ganz anders. So schön ist es hier in dieser Zeit. Alle bereiten sich auf das Fest vor. Es gibt fast überall Weihnachtsmärkte, in großen Städten und in kleinen Dörfern. Ich habe Bratwurst gegessen und Glühwein getrunken. Überall sind Weihnachtsdekorationen. Ich habe mit meiner Frau geredet und wir haben gesagt, wir wollen auch kreativ sein. Mit roten und weißen Kugeln haben wir unseren ersten Weihnachtsbaum dekoriert und mit selbstgemachten Figuren, ein Schneemann, Tiere und Pilze. Das Herstellen war schön. Wir haben endlich wieder etwas zusammen gemacht. Das war davor ja länger nicht möglich. Ich feiere Weihnachten nicht aus einer religiösen Motivation, ich bin Jude. An Weihnachten gehe ich zum Beispiel in die Kirche, um die Orgelmusik zu hören, aber nicht für die Messe. Weihnachten bedeutet für mich Zeit mit der Familie, Zeit an das letzte Jahr zu denken, wie das Jahr war, was man gemacht, gelernt und begonnen hat. Bei mir ist das zum Beispiel meine Ausbildung. Ich werde die nächsten 3 Jahre den Beruf des Krankenpflegers lernen. Ich finde, es ist nicht so wichtig, woher ein Feiertag kommt. Viel wichtiger ist, dass man ihn feiert. Zusammen. Aus seiner Erfahrung hat Jegor Nikolajenko noch einen Tipp. Auf dem Stadtwappen von Haßfurt ist ein Hase. Es gibt hier viele Häuser mit dem Symbol. Daraus hat die Stadt ein Spiel gemacht. Man kann versuchen, alle Hasen zu finden. Hinweise gibt es beim Kulturamt Haßfurt. Es macht Spaß, durch die Stadt zu laufen und die Hasen zu suchen. So kann man die Historie von Haßfurt kennenlernen. Zum Backen im Advent braucht man spezielle Küchengeräte. Hören Sie die Wörter und wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Das Plätzchen. Im Advent backt man traditionell Plätzchen. Sie sind süß, dünn und haben eine spezielle Form oder Dekoration. Der Teig. Teig ist die Mixtur, aus der man Kuchen, Brot oder auch Plätzchen macht. Vor dem Backen ist der Teig noch weich. Die Küchenwaage. Eine Waage zeigt das genaue Gewicht, zum Beispiel von Zucker. Der Messbecher. Wie viel sind 200 Milliliter Milch? Um das zu wissen, können Sie einen Messbecher benutzen. Dort hinein füllt man Substanzen. Markierungen zeigen die Menge. Das Rührgerät. Dieses elektrische Gerät macht aus verschiedenen Lebensmitteln eine homogene Mixtur. So rührt man den Teig. Der Schneebesen. Wer starke Arme hat, braucht kein Rührgerät. Ein Schneebesen kann den gleichen Effekt haben. Die Rührschüssel. In diesen sehr tiefen Teller kommt alles für den Teig. Man kann darin mit einem Rührgerät oder Schneebesen zirkulieren und so eine homogene Mixtur machen. Das Nudelholz. Mit diesem runden Stück Holz drückt man den fertigen Teig dünn. Auch für Nudelteig benutzt man das Gerät, deshalb heißt es Nudelholz. Das Backblech. Die fertig geformten Plätzchen kommen auf ein Backblech, auf dem sie gebacken werden. Das Backpapier. benutzen Sie besser dieses spezielle Papier, wenn Sie die Plätzchen zum Backen auf das Blech legen. Sonst bleiben Teig und Backblech nach dem Backen zusammen. Üben Sie. Sie hören einen Dialog. Am Ende fehlt immer einer der neu gelernten Ausdrücke. Ergänzen Sie nach dem Signal. Schau mal, Orietta. Ich habe schon alles für den Teig da. Okay, von der Butter brauche ich genau 200 Gramm. Mist, wo ist denn nur die... Küchenwaage. Die Waage? Da ist sie doch. Aber ich kann das schon machen. Misst du bitte die Milch für mich ab? Wir brauchen 200 Milliliter Milch. Hier hast du den... Messbecher. Perfekt. Jetzt geben wir das alles in die Rührschüssel. Möchtest du für den Teig lieber einen Schneebesen benutzen oder brauchst du ein... Rührgerät. Wer braucht schon ein Rührgerät? Ich mach das. Aber du rollst ihn aus, okay? Bitte ganz dünn. Kein Problem. Mit diesem... Nudelholz bin ich der Meister. Okay, Herkules. Welche Plätzchen magst du denn? Bäumchen, Herzchen, Schneemänner? Wir machen alles. Und schau mal, am besten auch noch diese schöne Dekoration obendrauf. Und Schokolade. Oh ja. Die sehen ja wirklich sehr gut aus. Probier mal. Oh nein. Warum haben wir kein Backpapier benutzt? Die Plätzchen kleben jetzt am... Backblech. Im Dezember 1914 kämpfen Deutsche gegen Belgier, Franzosen und Briten. An Weihnachten passiert das Unmögliche. Im Kampfgebiet ist Frieden. Da stehen sie, deutsche und britische Soldaten, gemeinsam, als wären sie Nachbarn und nicht Feinde im schlimmsten Krieg, den die Welt bis zu dieser Zeit erlebt hat. Sie treffen sich bei Frelinghien an der französisch-belgischen Grenze. Eine Begegnung im Niemandsland. Es ist der Vormittag des 25. Dezember 1914. Weihnachten. Für einen kurzen Moment ist Frieden. Es ist ein kleines Wunder. Nur von zwei Männern sind die Namen bekannt. Edward Joseph Andrew und J. Selby Grigg von der London Rifle Brigade. Von den Deutschen ist nur die Einheit bekannt. Es sind Sachsen, Soldaten vom 104. und 106. Regiment. Am Nachmittag werden alle gemeinsam Fußball spielen. Die Feinde machen Pause vom Krieg. Pause von der täglichen Hölle. Enthusiastisch sind im Sommer tausende junge Männer in den Krieg gezogen. Sie wollten kämpfen, ihr Land verteidigen. Bis Weihnachten, so glaubten viele, sind sie wieder zu Hause. Wenige Monate später ist die Euphorie vorbei. Tausende sind tot oder verletzt. Das Leben an der Westfront ist schrecklich. Für alle Soldaten, egal auf welcher Seite. Nach Regen über Wochen stehen sie in den Gräben bis zu den Knien im Schlamm. Ratten fressen die Toten und beißen die Lebenden. Alle haben Läuse, es stinkt schrecklich, denn überall liegen Tote. In den Gräben, im Niemandsland zwischen den Kampfgebieten. Sie zu beerdigen ist zu gefährlich. Beide Seiten schießen fast ohne Pause. Und es geht nicht vor und nicht zurück. Der Krieg, der so schnell zu Ende sein sollte, dauert immer länger. Und so schießen und schießen und schießen sie. Bis Heiligabend, da fangen die Deutschen an zu singen. Stille Nacht, heilige Nacht. Und der Feind im Graben gegenüber singt spontan mit. Silent Night, Holy Night und Douce Nuit, Sainte Nuit. Das erstaunliche Phänomen gibt es nämlich nicht nur bei Frelinghien, sondern an vielen Orten der Westfront. Es fängt aber wahrscheinlich bei Frelinghien an, weil dort die Gräben beider Seiten oft nur 50 bis 100 Meter voneinander entfernt sind. Und so geht es weiter mit der gemeinsamen Weihnachtsfeier. Erste Treffen im Niemandsland finden statt. Die Feinde vereinbaren, am nächsten Tag soll niemand schießen. Die Toten sollen beerdigt, die Gräben repariert werden. Am Weihnachtsmorgen treffen sich Deutsche und Briten zur gemeinsamen Beerdigung der Toten. Ein Brite mit dem Namen Turner fotografiert. Die Feinde unterhalten sich auf Englisch, Deutsch mit vielen Gesten. Sie rauchen, tauschen Dosenfleisch, Wurst, Whisky und Süßigkeiten. Ein Fußballspiel zwischen beiden Seiten wird vereinbart. Und die Waffen schweigen an vielen Orten der Westfront mehrere Tage lang. Ein Weihnachtsfrieden, ganz ohne dass die Generäle auf beiden Seiten so eine Pause vom Krieg gewollt haben. Dass die Öffentlichkeit von dem kurzen Frieden erfährt, liegt an Männern wie J. Selby Grigg. Er schreibt seinen Eltern. In seinen Brief legt er den Film, den sein Kamerad Turner in der Kamera hatte. Die Eltern geben die Fotos an die Zeitschrift Graphic. Am 23. Januar 1915 druckt sie 4 Fotos und berichtet von der Sensation »The Power of Peace in the Time of War« – »Die Macht des Friedens in den Zeiten des Krieges«. Auch ein sächsischer Soldat fotografiert und schickt die Fotos an seine Eltern in Plauen. Wo diese Bilder heute sind, weiß niemand, aber aus Briefen seines Vaters weiß man vieles über die Reaktion zu Hause. Den Bürgern in Plauen gefällt der spontane Frieden nicht. Auch die Armeechefs sind sehr ärgerlich über das unerlaubte Fraternisieren. Offizielle Nachrichten werden manipuliert. Deutsche Medien schreiben nichts über den Weihnachtsfrieden. Auch die meisten englischen und französischen Zeitungen berichten nicht viel über die Sensation. Und allen Soldaten drohen Strafen für den Kontakt zum Feind. Weniger spontane Friedensaktionen gibt es an Teilen der Front, wo nur französische oder belgische Soldaten gegen die Deutschen kämpfen. Der Hass der Belgier und Franzosen auf die Deutschen ist größer als der Hass der Briten. Beide Länder sind von Deutschland okkupiert. Die Soldaten kämpfen auf ihrem eigenen Gebiet um ihre eigene Freiheit, anders als die britischen Soldaten. Viele Soldaten hoffen im Dezember 1914, dass der kleine Weihnachtsfrieden bald zu einem großen wird. Aber das bleibt ein Wunsch. Ein Jahr später kommt es nur noch an wenigen Orten zu einem Weihnachtsfrieden. Zu hart sind die Strafen, mit denen die Armeen von allen Seiten ihren Soldaten drohen, wenn sie die Aktion wiederholen. Der Erste Weltkrieg wird noch bis November 1918 dauern. Am Ende sind fast 10 Millionen Soldaten tot und mehr als 20 Millionen Menschen werden in gut 4 Jahren Krieg verletzt. Ein Shopping-Samstag im Dezember. Frank ruft spontan bei Susi an. Hi Susi, ich bin's. Störe ich dich gerade? Wo bist du denn? Hallo Frank. Leider passt es gerade nicht so gut. Ich bin in der Stadt. Ich auch. Wollen wir uns treffen? Ich kann leider nicht. Ich bin voll im Stress. Ich muss gleich meiner Mutter helfen, den Weihnachtsbaum in die Wohnung zu tragen. Und danach muss ich zu Renate Plätzchen backen. Ach komm, lass dich nicht stressen. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Jedes Jahr denke ich, dieses Jahr kommst du nicht in den Vorweihnachtsstress. Und jedes Jahr klappt es nicht. Die stille Zeit, dass ich nicht lache. Der Advent sollte wirklich eher die stressige Zeit heißen. Du klingst wirklich total gestresst. Na, dann ruf einfach an, wenn du mal Zeit hast. Bis bald hoffentlich. Danke. Ja, bis bald. Ich ruf dich nach dem Fest an, dann treffen wir uns. Der letzte Tag an der Uni vor Weihnachten. Zwei Freunde sprechen über ihre Pläne. Was machst du denn morgen? Ach, frag nicht. Ich habe noch überhaupt keine Weihnachtsgeschenke. Die letzten Tage vor Weihnachten machen mich immer fertig. Hast du denn schon alle Geschenke gekauft? Nein, brauche ich aber auch nicht. Meine Familie und ich, wir schenken uns nichts zu Weihnachten. Wirklich? dieser ganze Konsumwahn in den Wochen vor Weihnachten, da machen wir einfach nicht mit. Da hast du recht. Die Weihnachtszeit ist wirklich nur noch ein Einkaufswahnsinn. Aber die Bescherung am Weihnachtsabend, die ist doch immer total schön. Ich weiß nicht. Wir essen einfach etwas Gutes und dann machen wir es uns im Wohnzimmer gemütlich. Stressfreie Weihnachten. Ha, kann ich nur empfehlen. Weihnachtsstress. Kennen Sie das? Wenn ja, dann helfen diese Ausdrücke wenigstens, um darüber zu sprechen. Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Danach hören Sie eine Erklärung dazu. Ach, frag nicht. So sagt man im Ärger, sprechen wir bitte nicht darüber. Die Tage vor Weihnachten machen mich immer fertig. Was macht Sie fertig? Was also ist für Sie besonders anstrengend? Wir wollen bei dem Konsumwahn nicht mitmachen. Für die Läden und die Industrie ist Weihnachten natürlich eine wichtige Zeit. Vielen ist diese Konzentration auf das Kaufen und auf Angebote aber zu viel. Sie sagen kritisch, das ist ein Konsumwahn. Ein Wahn ist ein mental kranker Zustand mit Halluzinationen. Die Weihnachtszeit ist ein Einkaufswahnsinn. Ähnlich wie der Konsumwahn ist auch der Einkaufswahnsinn mehr eine Beschreibung als eine wirkliche Krankheit. Wahnsinn ist ein großer Unsinn, eine große Verrücktheit. Das Kompositum Einkaufswahnsinn beschreibt also Aktivitäten, wenn Menschen unsinnig viel einkaufen. Stressfreie Weihnachten kann ich nur empfehlen. Wer hätte sie nicht gerne? Ruhige Feiertage ohne Stress. Das sind stressfreie Weihnachten. Üben Sie nun. Sie sollen Sätze neu formulieren. Sprechen Sie nach dem Signal und sagen Sie das gerade Gehörte in anderen Worten. Benutzen Sie immer einen der gelernten Ausdrücke. Danach hören Sie eine Modellantwort. Manchmal mag ich diese Art, unsinnig viel einzukaufen. Manchmal mag ich diesen Einkaufswahnsinn. Meine Beziehung zu meiner Schwester? Darüber möchte ich nicht so gerne sprechen. Ach, frag nicht. Ich wünsche mir ein Weihnachtsfest ohne Stress. Ich wünsche mir ein stressfreies Weihnachtsfest. Ich habe einfach keine Lust auf diesen extremen Konsum. Ich habe einfach keine Lust auf diesen Konsumwahn. Familienfeiern machen mich immer müde und K.O. Familienfeiern machen mich immer fertig. Eine therapeutische Methode soll Björn im Leben helfen und vielleicht auch seine Ehe retten. Wer hätte gedacht, dass die neu gelernten Techniken schließlich auch beim Morden helfen. Björn tut es. Nur das. Ein Experiment. Atmen Sie ruhig. Tun Sie nichts anderes. Nur das. Hören Sie diesen Streaming-Tipp auf Deutsch Perfekt Audio. Es spielt keine Rolle, welche Sprache das hier ist. Ebenso wenig, dass Sie vielleicht mit einem Lernziel diesen Worten zuhören, sondern nur, dass Sie hören und dass diese Wörter Ihr Gehör erreichen. Sie atmen und hören im Hier und Jetzt. Diese Sprache existiert. Nicht, um Sie zu ärgern oder zu testen, sondern weil sie da ist, im Hier und Jetzt. Das alles ist, wenn Sie wollen, Achtsamkeitstraining. Achtsamkeit bedeutet, Sie tun nur eine Sache und konzentrieren sich darauf. Sie vergessen jede Implikation dieser Handlung, jedes Urteil zu Motiven oder möglichen Folgen. Würden Sie so vielleicht stressfreier Deutsch lernen? Bei welcher Tätigkeit kann Achtsamkeit helfen? Björn hilft sie beim Morden. Klar, er mordet mit Motiv. Aber beim Akt selbst ist er konzentriert. Er weiß, was die Tat ist und wie sie sich zeigt. So kann er Spuren besser verwischen. Was ist Achtsamkeit hier? Ist sie Mittel zum Zweck, um böse Taten zuerst zu optimieren und dann zu verklären? Oder verkommt sie früher oder später zum Selbstzweck? Tu es, Hauptsache achtsam. Carsten Dusses Roman Achtsam Morden untersucht die psychologischen Fragen rund um Björns neue Techniken und Taten. Auch der Serienadaption gelingt es, zu schockieren und gleichzeitig zu unterhalten. Denn die Klischees aus der Welt des Coachings sind so wahr wie dämlich. Ihr großer Auftritt im Kontext von Morden ist originell. Man möchte nur das tun, zuschauen, zuhören und Spaß haben. Nur das. Wie schreibt man, was man spricht? Und wie sagt man, was da steht? Sprach- und Sprechtrainings machen das klarer. Mit jeder Übung ein bisschen mehr. Und so auch dieses Diktat. Nehmen Sie sich etwas zu schreiben, also Papier und Stift oder ein Gerät, auf dem Sie auch auf Deutsch tippen können. Sie hören Sätze aus diesem Deutsch-Perfekt-Audio, jeden einmal komplett und dann in Segmenten und Wiederholungen. Am Ende hören Sie alles noch einmal ganz, aber ohne Satzzeichen. Es wird Zeit, dass wir die Tradition ändern und Weihnachten zu einem beweglichen Feiertag machen. Punkt. Es wird Zeit, Es wird Zeit, dass wir die Tradition ändern und Weihnachten zu einem beweglichen Feiertag machen. Punkt. Feiertag machen. Punkt. Es wird Zeit, dass wir die Tradition ändern und Weihnachten zu einem beweglichen Feiertag machen. Und die Waffen schweigen an vielen Orten der Westfront mehrere Tage lang. Punkt. Und die Waffen? Und die Waffen schweigen an vielen? Schweigen an vielen Orten der? Orten der Westfront. Westfront mehrere Tage lang. Punkt. Mehrere Tage lang. Punkt.